Hallo und grüßt euch zu einer neuen Folge der 13. Etage. Hier wieder eine klassische Ping-Pong-Folge. Und wahrscheinlich werden jetzt die nächsten Folgen auch mal nochmal eine kleine Vorrede geben. Denn das sind sozusagen unsere Folgen auf Halde. Warum auf Halde? Naja, weil wir einen faulen Cutter haben, der meinen Namen trägt. Verdammt. Und es ist so, dass diese Ping-Pong-Folge schon im Jahre 2020 angefangen hat. Unsere beiden Themen werdet ihr dann hören, aber die sind auch ja sehr privat an manchen Stellen. Deswegen will ich euch das nicht vorwegnehmen, diese Folge für euch zu präsentieren. Deswegen kann es gut sein, dass jetzt gerade, wo ich das hier aufnehme, ne, das ist jetzt im Juni 2021, im Mai 2021, sieht es natürlich jetzt mit der Lage schon was ganz anders aus, als wie damals, als wir angefangen hatten mit der Ping-Pong-Episode. Aber so ist es nun halt normal. Lustigerweise hat man ja doch noch genug zu tun hat während der Pandemie. Ich wünsche deswegen jetzt auch viel Spaß mit der neuesten Folge der Etage 13. Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Episode unserer ja, situationsbedingter Extra-Folgen, die wir versuchen regelmäßiger zu machen. Bedeutet einfach, wie ich uns kenne, dass wir einfach nacheinander jetzt Folgen rausballern, jede Woche eine, und dann habt ihr ein halbes Jahr wieder Ruhe, weil dann müsst ihr euch erholen. Und erholen ist auch das erste Thema von mir in dieser WhatsApp Ping-Pong Spezial Corona. Ach, ihr wisst schon. ich will nämlich direkt reinspringen. Nochmal für alle Leute, die sich diese Spezialfolge anhören, wir machen nur zwei Themen. Jeder darf eins mitbringen. Wobei ich jetzt auch noch einen lustigen Vorschlag für die nächste Episode hätte. Da könnten wir es ja mal so machen, dass gerne mal derjenige sagt, was er gern von einem anderen zu einem bestimmten Thema gerne hören würde. Also wenn du zum Beispiel, Steffen, sagen, so wie du die Hausaufgabe mir gegeben hast mit dem Mandalorian einmal in der letzten regulären Folge, die wir da ausbaldowert haben, würde mich mal interessieren, ob du sagst, hoch Basti, von dir wollte schon mal was über das Thema Eigenheim wissen. Oder Schinkenwurst. Wurstsalat. Das können wir uns aber noch im Laufe dieser Episode überlegen. Viel wichtiger nochmal zur Verdeutlichung, zwei Themen. Ich bringe eins mit und Steffen bringt eins mit. In der letzten Episode habe ich das Zepter an Steffen direkt am Anfang abgegeben, weil er mich so ein bisschen geteasert hatte. Und jetzt möchte ich gerne mit einem Thema anfangen, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ich weiß, es ist nicht die schöne Schule, direkt viel zu einem Thema zu erzählen und den anderen dann wahrscheinlich erst nach gefühlten unzähligen Minuten erst zu Wort kommen zu lassen. Aber ich möchte das Thema endlich loswerden. Da habe ich sozusagen auch eine Klammer gesetzt, weil ich ja, die vielen Zuhörer werden es ja schon wissen, innerhalb dieses Podcasts schon öfters mal Klammern gesetzt habe für bestimmte Sachen. Solange wir den Podcast machen, haben wir schon einiges von meiner Seite mitbekommen, was bei mir sich so getan hat. Hochzeit, Baby, Katze weg. Ja, da war einiges, was bei mir passiert ist in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Und wir machen das Ganze jetzt ja auch schon 5 Jahre, meine ich. Steffen, hiermit muss ich jetzt direkt zuallererst mal ein Geständnis machen. Ja, du hast was länger nichts von mir gehört, weil die Etage 13 hat mich fertig gemacht. Ich musste eine Pause einlegen, die Erholung, von der ich zu Anfang gesprochen habe. Es ist wahr. Es ist wegen der Etage 13. Wegen der Etage 13. Musste ich in Reha. Nein, es ist natürlich ein schlechter Scherz. Die Etage 13 ist wahrscheinlich etwas, was mir wahrscheinlich sogar mitgeholfen hat, zu sagen, hey, das ist noch eine deiner wilden Hobbys. Und ich bin immer relativ ehrlich, was viele Dinge von mir betrifft. Steffen, wenn du antwortest, musst du natürlich überhaupt nicht, musst du gar nichts zu deiner Seite irgendwas sagen, wenn du was erzählen willst, weil ich, glaube ich, wahrscheinlich jetzt auch interessante, schwierige Themen ansprechen werde. Denn in meiner Reha ging es, meine Reha war psychosomatisch, um mal so ein bisschen was zu erzählen. Ich gehe nicht genau ins Detail, aber psychosomatisch heißt, es hat gleichzeitig was mit dem Kopf zu tun, aber das wirkt sich auch gerne auf den Körper aus. Und so wie beides zusammen hängt, genau, nennt sich das psychosomatisch. Und das Interessante ist, in dieser Spezialsituation mit dem Virus, den wir gerade draußen vor der Tür haben, bin ich reingeschüttet, da war ich gar nicht hier zu Hause. Da waren meine Frau und mein Sohn waren hier alleine zu Hause. Und denn ich war für geplante 5 Wochen, sollte ich in eine Reha-Maßnahme gehen. Besser gesagt, ich habe mich darum bemüht, in eine Reha-Maßnahme zu gehen, weil ich es gerne haben wollte. Ich hatte davon öfters schon mal gehört, aus Bekannten- und Familienkreis, dass man so etwas machen kann. Ich bin nicht genau sicher, ob alle 2 oder 4 Jahre, es gibt wie bei allen Sachen viele Gerüchte. Und habe mich zuallererst, um so ein bisschen zu erzählen, wie das zustande gekommen ist, und dann würde ich wahrscheinlich danach mal das Wort an dich übergeben, Steffen, dann kannst du ja gerne mal ein paar Fragen stellen. Oder was dir so zu dem Thema einfällt. Ich habe mich beworben, oder besser gesagt, einen Antrag gestellt bei der Rentenversicherung. Das hat dann urig lange gedauert. Also wirklich hin und her mit, dann wurde abgelehnt, weil sie es nicht gesehen haben, aber ich hörte viel von anderen, dass es Ablehnung das Normale ist. Dann habe ich Widerspruch eingelegt gegen die Ablehnung und dann wurde ein Datum festgelegt, das ungefähr der 29.06. gewesen wäre, gefühlt. Findige Podcast-Hörer wissen vielleicht ungefähr noch, wann mein Sohn zur Welt gekommen ist, am 30.06. des letzten Jahres. Ja, auf Deutsch, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich auch gleich wegbleiben können. Dann hätte meine Frau nämlich die Koffer für mich schon frühzeitig gepackt, ich hätte nicht mehr zurückkommen müssen. Hätte ich auch nicht gemacht. Also habe ich mir nach einem halben Jahr später belegt, machst du es jetzt? Es ist immer noch ziemlich krass gewesen, weil, wie gesagt, ich habe meine Frau, mein Kind hier alleine gelassen. Das war schon krass und bin ich immer noch sehr, ich bewundere meine Frau noch immer, dass sie das so gut überwunden hat und auf jeden Fall krass. Naja, dieses Hin und Her, muss man dazugeben, dass ich dann noch sozusagen Attest von meinem Arzt noch gebraucht habe, um die Rentenversicherung mehr davon zu überzeugen. Und ein halbes Jahr später bekam ich dann, nachdem ich dann nochmal neu nachgefragt habe, ob mein Antrag nochmal neu gestellt werden kann, den Schrieb, es geht los am ich glaube, es war jetzt März. Ich müsste da nochmal genau nachschauen. Das war im März. Ich glaube, Anfang März war ich weg. Ja. Anfang März hat dann meine Reha-Maßnahmen begonnen in Bad Wildungen. Ich habe auch direkt eine Frage, die mir direkt so in den Kopf kommt, Steffen. Die klassische Frage, die man wahrscheinlich sowieso dann so stellt. Hast du so etwas schon gemacht? Und würde mich nur mal interessieren vom Hören sagen, was du darüber weißt. Denn wie bei allen Sachen, die es bei Menschen gibt, existieren ja viele interessante Meinungen, Halbwahrheiten dazu. Es wird ja auch zwischen Reha und Kur immer gerne so hin und her geswitcht bei den Bedeutungen, wobei ich da nicht genau weiß, was Kur klingt so eher nach Wellness und Reha eher nach so einer, ne? Reha heißt ja Rehabilitation. Das Wichtigste ist dort, dass man halt einfach wieder arbeiten gehen kann, muss ja einfach direkt mal dazu sagen, das ist das Wichtigste bei dieser Sache. Dazu muss ich aber sagen, ich konnte vorarbeiten und danach auch. Also es gibt auch eher Maßnahmen, die dann nicht, ne, weil man gar nicht arbeiten gehen kann, nicht auch machen könnte. Ich habe Meinungen gehört von wegen so, ja, wer zu Reha geht, also wirklich. Oder natürlich auch, oh, gut, dass du sowas machst, weil dann tust du dir was Gutes. Und dazu kann ich direkt schon sagen, ja, das stimmt. Was hast du so gehört, Steffen? Hast du sowas vielleicht sogar schon mal gemacht? Ja, würde mich einfach mal interessieren, ob du damit mit diesem Thema Reha schon mal in Berührung gekommen bist. Und wie gesagt, wir müssen ja hier nicht zu privat werden. Das ist ja meine Sache, was ich hier erzähle von meiner Seite aus. Dann bleibt das natürlich auch deine Sache. Würde mich aber freuen, was du so allgemein gehört hast. Ich bin sehr gespannt. Dann freue ich mich auf deine Nachricht, Steffen. Hallo Basti, hallo liebe Hörer, willkommen zu dieser zweiten Situationsepisode. Mal gucken, ob das klappt. Ich nehme mal wieder im Auto auf, diesmal auf dem Heimweg. Letzte Mal hat es ja ganz gut geklappt. Ja, Basti, zu deiner Frage. Von Rehas oder Kuren habe ich schon gehört. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe da jetzt noch nicht so wirklich einen Unterschied ausmachen können. Vielleicht ist es aber auch einfach nur eine unterschiedliche Definitionssache, die auch vielleicht zeitlich bedingt ist. Ich weiß es nicht. Kurz zur Erklärung, eine Reha habe ich schon nicht als Teilnehmender, aber als Angehöriger einer Teilnehmenden mitbekommen. Also das heißt, aus meinem näheren Umfeld jemand hat eine Reha gemacht und von daher weiß ich ungefähr, was da getan wird. Das war allerdings eine Reha, die die nach einem körperlichen Eingriff praktisch, also nach einem operativen Eingriff durchgeführt wurde, um praktisch den Körper wieder zu trainieren. Da war diese Reha angesetzt bei der Person aus dem näheren Umkreis. Eine Kur habe ich selbst schon gemacht als Kind. Das habe ich im Alter von ungefähr 7 oder 8 Jahren gemacht. Das war die 2. Schulklasse, wenn ich mich richtig erinnere. Weißt du, wie das mit den Erinnerungen immer so ein bisschen ist, ne? Gerade wenn es so lange zurück ist. Aber ich glaube, so in dem Dreh war es zumindest. Ja, eine Kur soll Erholung sein, hast du gehört. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde aus der Sicht eines Zweitklässlers. Muss ich sagen, Erholung war es jetzt nicht wirklich. Allerdings, wie gesagt, es war auch noch zur Zeit der damaligen DDR. Ja, da war sowieso alles ein bisschen anders. Aber es war so, man hat uns Kinder da schon so versucht, ein bisschen aufzuheitern. Man wusste ja auch, okay, die Kinder sind jetzt halt 6 Wochen mal von zu Hause weg. Und dementsprechend hat man natürlich viel unternommen. Der Erstkontakt mit einem Kuraufseher, Betreuer, war halt so, dass der mit Cowboyhut bei uns ins Zimmer reinkam und sich erstmal so lustig hier vorgestellt hat. Das ist so eine Erinnerung, die ich da irgendwie abgelegt habe. Und eine andere Erinnerung war aber auch die, dass wir dann trotzdem natürlich Schularbeit machen mussten, weil, wie gesagt, man war halt 6 Wochen raus. Und das heißt, man hat da so ein bisschen versucht uns den Schulstoff aufrechtzuhalten, so wie das heutzutage während Situationszeiten zum Teil ja von den Eltern selbst gemacht werden musste, mit Homeschooling und so weiter. Hat man uns das dann da halt, natürlich waren die dann auch ein Stück weit geschulter in der Sache, dann uns da dann halt. Ja, also wir haben dann halt trotzdem so unseren täglichen Unterricht gemacht. Ne? Natürlich war das in der Erinnerung, wenn das der Erinnerung jetzt nicht komplett verklärt, war das alles ein bisschen zurückgestufter. Also man hat da jetzt nicht die volle Stundenanzahl an Schulunterricht gemacht, wie man es in der Schule machen würde. Aber es war jetzt trotzdem, Bestandteil. Ja. Dann natürlich, was ich schon gesagt habe, viel Ausflüge und sowas. Also es war damals in Thüringen, in der Nähe vom Kiffhäusergebirge. Und da haben wir dann auch mal einen Ausflug ins Kyffhäusergebirge gemacht oder die Barbarossa-Höhle. Alles so, ja, Ausflugsziele dort in der Region. Dann sind wir auch ins Kino gegangen und das waren sehr einschneidende Erlebnisse bei mir. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal irgendwann erzählt. Ich weiß aber nicht, ob im Podcast. Deswegen erzähle ich es jetzt hier nochmal kurz. Also wir waren so 2 oder 3 Mal waren wir im Kino. Und die Filme, die wir da gesehen haben, haben also nachhaltige Wirkung bei mir. Das eine war, an das ich mich erinnere, war E.T. Dann das andere war Asterix, Sieg über Cäsar. Ja. Und ich glaube, es war noch irgendein Film, wobei ich da jetzt nicht genau weiß, ob ich das nicht irgendwie verkläre, ob das dann nicht doch irgendwann in der Schulzeit war. Weil auch in der Schulzeit waren wir dann doch ein paar Mal im Kino. Aber ja, also die Art von Filmen haben wir halt relativ selten gesehen. Also es war halt natürlich Filme aus dem westlichen Bereich, ne? aus der westlichen Zone und ja, aus den USA oder aus Frankreich. Ne? Und ja, das war schon was Besonderes. Und Asterix hatte mich dann sowieso geflasht. Also das ist sowas, als dass es so eine Art von Zeichentrick gibt, ja, und das, da habe ich auch noch nicht viel von Disney gesehen oder sowas. Also das war schon was Besonderes. Ja. Ja. Und E.T. halt, ja. Also ja, bis heute einer meiner Lieblingsfilme, eben aufgrund dieser Erfahrung damals. Wie gesagt, irgendwas war noch, aber wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, welcher Film das war. Oder ob ich das dann nicht mit irgendeinem anderen Film verkläre, den ich dann irgendwann anders gesehen habe. Deswegen lasse ich das jetzt an der Stelle. Was haben wir noch gemacht? Naja, natürlich viel Freizeitaktivitäten, auch draußen. Also wie gesagt, wandern durchs Kyffhäusergebirge oder halt auch da in dieser Anlage, die dazu gehört hat, die mir wahnsinnig groß vorkam damals. Man müsste heute eigentlich nochmal gucken, aber ich weiß auch nicht mehr genau, wo das war. Also ich weiß den Ort ungefähr noch, aber ich weiß halt nicht, ob es so diese Anlagen noch gibt, wie sie damals waren. Und das war auch ja, so Frühsommer oder sowas, also auch relativ kurz vor den Sommerferien, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Also es war so im späten Frühjahr vielleicht. Ja. Und ich weiß noch, da waren sehr viele Raben unterwegs und sowas. Und ja, ich hatte irgendwie auch damals schon Angst vor Vögeln. Die habe ich zum Teil heute noch, weil die besser wird. Und ja, ich habe mich dann halt vor diesen ganzen Raben auf der Toilette eingeschlossen. Das ist auch noch so ein Ding, was in meinem Kopf drin ist. Ansonsten, sehr viele Erinnerungen habe ich da nicht dran, aber es ist immer so, ja, so stückhaft halt. Ne? Ich weiß, ich habe mich mit einer Person da, also mit einem anderen Jungen da besonders gut verstanden. Mit dem habe ich dann auch meistens abgehangen. Dann auch meistens im Kino nebeneinander gesessen und das ist irgendwie gefeiert. Aber der Kontakt war halt dann auch wirklich nur da. Also man hat leider auch damals irgendwie als Kinder versäumt, so ein bisschen die Adressen auszutauschen oder sowas. Irgendwann habe ich ihn dann nochmal getroffen, zufällig. Da waren wir nochmal irgendwo da in der Gegend oder so und oder woanders und zufälligerweise war der halt auch da. Aber es ist, ja, also wie gesagt, sehr Bruchstück auf der Erinnerung nur daran. Sorry, wenn ich ein bisschen rumhasple hier. Ich bin, wie gesagt, im Auto unterwegs und es regnet gerade so ein bisschen. Und das heißt, ich bin auch ein bisschen auf den Verkehr konzentriert, versuche aber trotzdem hier ein bisschen was zu erzählen. Ja. Was wollte ich dazu eigentlich noch erzählen? Ja, warum war ich eigentlich da? Das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Warum habe ich eine Kur gebraucht? war so, dass ich in der zweiten Klasse halt damals eine ziemlich heftige Erkältung hatte. Also das schon so heftig war, dass sich alles festgesetzt hat. Und zwar in der Stirnhöhle und in den Nebenhöhlen. Und das brachte es mit sich, dass ich damals zum HNO-Arzt musste. Und der hatte, naja, da hatte mir das alles so in mehreren Sitzungen nach wieder freigespült. Nichts Angenehmes. Den Geruch habe ich manchmal heute noch in der Nase, so diesen Geruch, den das gegeben hat. Wie gesagt, so durch die Nase und dann gespült. Nicht sehr angenehm, weiß nicht, ob du das mal hattest. Heutzutage kriegt man ja das meiste dann doch mit Medikamenten wieder weg. Aber damals war das halt alles, und dann auch noch zu DDR-Zeiten, war das halt alles ein bisschen anders. Und dann kam er halt auch an mit so einer riesen Kanüle und hat das alles da durchgespült. Und ja, also sorry für alle Zartbeseitigten, dass ich das so explizit erzählt habe. Aber jedenfalls, ich wollte damit nur verdeutlichen, es war halt schon heftiger als eine ganz normale Erkältung. Und ja, um die dann auszukurieren, um die Nebenhöhlen und die Stirnhöhle so ein bisschen noch mehr frei zu bekommen, hat man mich halt da auf Kur geschickt, damit ich da auch, und da haben wir dann noch mal was anderes, nämlich da gab es natürlich dann auch Sauna und so ein bisschen, ja, gab's das auch, Salzdampfbehandlung und sowas in der Richtung, so Inhalation und sowas, das gab's dann da alles so ein bisschen, ja, und einfach so auch Luftveränderungen und mal komplett abschalten und komplett rauskommen, irgendwie mal was anderes. Weil es mit dem komplett Abschalten natürlich dadurch nicht gegeben war, dass wir trotzdem Schularbeiten machen mussten oder dass wir den Unterrichtsstoff beschäftigen mussten. Aber das alles in einem anderen Umfeld schon mal zu haben, es war eine Zeit, die war mal sehr interessant. Und das möchte ich auch nicht missen, weil die Erlebnis, das Erlebnis gehabt zu haben. Der Nachteil war halt, wie gesagt, man war halt 6 Wochen weg von der Familie. Meine Schwester, die mich also damals sehr vermisst hat wohl, war dadurch dann auch krank geworden, dass eben dadurch, dass sie mich vermisst hat, zumindest hat mir das so erzählt, weiß nicht, ob das so war. Und ja, die Einzigen, die mich dann halt mal kurz besuchen konnten, waren halt auch die Großeltern, die waren mal kurz da. Ich glaube, meine Eltern nicht, auch um es meiner Schwester nicht noch schwerer zu machen, wenn sie dann doch wieder weg muss und ich dann da bleibe und so, ja. Also, wie gesagt, die Großeltern waren mal da und naja, 6 Wochen, die können sich schon strecken, aber irgendwann war es ja dann halt auch wieder rum und alles okay. Ja, man hat halt jede Woche so geguckt, ja, gibt es irgendwie einen Brief von zu Hause, oder man hat auch selber Briefe nach Hause geschickt. Wäre heutzutage natürlich alles ganz anders, ganz einfach, mit WhatsApp oder E-Mail oder sonstigem. Aber damals hat man halt noch richtig Briefe geschrieben. Und manchmal hat man auch ein größeres Paket oder ein Päckchen bekommen, einen größeren Brief. Da war dann irgendwie was mehr drin. Ich glaube, ein Mosaikheft oder irgendwie sowas. Ja, so Sachen dann halt. Ja, ja. Also von daher, weiß nicht, ob man das wirklich mit deiner Reha vergleichen kann, aber jetzt habe ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, zumindest so, an was ich mich noch so erinnere. Wie gesagt, das ist halt auch schon Ewigkeiten her. Kann auch sein, dass ich mir dann vieles so romantisch verklärt habe oder ja, auch einfach falsche Erinnerungen habe. Oder, weißt du, wie das ist? Manchmal setzen sich so die Erinnerungen dann doch ein bisschen anders zusammen als wie das, was man wirklich erlebt hat. Aber ja, so oder ähnlich könnte es gewesen sein. Ja. Jetzt wärst du dann dran. Dann erzähl doch du mal, was du bei deiner Reha so erlebt hast. Hätten wir uns ja da fast getroffen, ne, wenn nicht dieser scheiß Virus dazwischen gekommen wäre. Naja, erzähl mal über Basti. Ich überlege gerade, wo ich jetzt anfange zu erzählen. Ich habe angefangen, diesen Dreher-Gedanken ist bei mir erst dann wirklich kurz vor Abfahrt dann nochmal ein Gedanke, und ich so, was passiert da jetzt eigentlich? Und dann erinnerte ich mich, dass ich früh als Jugendlicher den Zauberberg gelesen habe von Thomas Mann. Kann mich nicht mehr so erinnern, weil das Buch war wie in einem Fieberwahn und ich habe es auch wie in einem Fieberwahn gelesen. Es ging um die Ereignisse da oben in so einem, ich glaube, Sanatorium oder was das ist, mit einem Geiger und, oh, frag mich nicht, was da passiert, aber das Buch selber ist ein großer Fieberwahn, fand ich damals richtig toll. Ich müsste es, glaube ich, heute nochmal lesen, um zu wissen, was da drin wirklich so alles passiert. Und daran muss ich halt immer so von den Emotionen her denken, dass ich das so gedacht habe, so ist das, wie so ein Fieberwahn. Du hast jeden Tag irgendwie ungefähr dasselbe, aber irgendwas tut es auch mit dir machen. Und ungefähr das ist die Reha in Kurzform. Es ist jeden Tag irgendwie schon dasselbe, aber es macht auch was mit dir. Ich bin damals mit meinem Vater hingefahren, oder mein Vater hat mich hingefahren, dahin netterweise, weil ich meiner Frau nicht auch noch das Auto rauben wollte. Hab eher schon sozusagen die Freizeit geraubt, indem ich gefahren bin. Und ich bin da hingefahren worden und da kam dann ein Pfleger, nennt sich das, auf mich zu, der mich dann eingewiesen hat in ein hotelähnliches Zimmer. Muss ich dazu sagen, ich bin in Bad Wildungen gewesen und dort unten, das sah aus wie ein umgebautes Hotelfoyer. Also wirklich, das hatte so goldene Stangen irgendwo und denkst du, jetzt müsste ich, glaube ich, noch Spiro von Spiro und Fantasio, also so ein Hotelpage im roten Anzug vorbeikommen und dich einweisen. Gab's nicht. Stattdessen gab's diesen super jungen, netten Pfleger, der mir dann gezeigt hat, wo man was findet, wo man was macht. Hier ist der Plan. Und die erste Woche habe ich gedacht, boah, jetzt habe ich auch richtig Bock, was zu machen. Gib mir Rückenübungen, gib mir sonstige Therapien. Ich bin bereit. Ja, die erste Woche war im Endeffekt dafür gedacht, dass man gecheckt wird. Wie geht's einem so? Wie sind so die Befindlichkeiten? Das heißt, die erste von 5 ursprünglichen Wochen geht für Check-up drauf. Und man lernt dann so Sachen wie kennen, wie Sie haben Rückenschmerzen. Ach du. Oder Sie haben Probleme mit dem Essen. Nee, echt? Oder Sie haben Probleme mit Ihrem Kopf. Nee, sag bloß. Ich sag das so zynisch, weil das allererste Gespräch, was ich da mit einem Arzt hatte, ist, glaube ich, etwas, was man direkt zu Anfang kriegt, wenn es wirklich Hardcore-Patienten sind. Aber ich bin da reingegangen zum Oberarzt und der kommt rein und sagt, ich habe nur 2 Fragen. Wie geht's Ihnen? Und sagst du, ja, gut, schlecht oder sonst was. Und dann sagt er, haben Sie gerade was Akutes? Und du so, und ich, nee. Ja, dann tschüss. Das war mein allererster Termin. Hab gedacht, wenn das hier so jetzt immer weitergeht, ja, dann holla die Waldfee. Nach dieser Check-up-Woche, in der ich auch alle Körperflüssigkeiten abgeben musste, außer Sperma, Zeit hätte ich ja gehabt, too much information, ging es dann in der zweiten Woche erst mit den ganzen Übungen los. Und ich habe direkt mal eine Zwischenfrage an dich. Das betrifft gar nicht so sehr die Reha, sondern eher Gebäude. Bist du mal in ein Gebäude reingegangen? Und hast dir gedacht, das war doch ursprünglich immer was ganz anderes. Weil das so eins meiner persönlichen Interessen betrifft, nämlich Lost Places. Das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Ansonsten erzähle ich da gleich nochmal kurz einen Abzweig davon. Aber bist du schon mal in ein Gebäude reingegangen und hast gedacht, das war doch früher mal ein Hotel, ein Krankenhaus, keine Ahnung. Hast du sowas schon mal gehabt? So ein Gefühl von, das, hier stimmt doch was nicht. Würde mich mal interessieren. Erzähl mal, Steffen. Guten Morgen, Basti. Ja, ich dachte, ich bin mal wieder im Auto unterwegs und nutze die Zeit, hier gleich mal zu antworten, in der Hoffnung, dass wieder alles funktioniert. Was hast du mich gefragt? Du hast mich gefragt nach dem Gefühl in einem Gebäude, dass ich da hätte, ob das vielleicht schon mal ein anderes Gebäude war. Also dass es ursprünglich einen anderen Zweck hatte, ne? Genau. Ich musste mich erstmal ein bisschen sammeln hier, ne? Es ist früh morgens. Ja, ich habe jetzt tatsächlich, also das ist ja auch schon wieder ein bisschen her, dass du mir diese Frage gestellt hast, tatsächlich ein bisschen überlegen. Ich kenne das Gefühl, aber ich komme tatsächlich beim besten Willen nicht auf ein konkretes Beispiel. Deswegen wollte ich ganz gern nochmal auf dieses kleine Zwischenthema eingehen, was du da noch gestartet hast, nämlich die Lost Places. Jetzt hast du hier so ein kleines eigenes neues Thema noch untergejubelt. Ne? Jeder nur ein Thema. Nein, alles gut. Es ist ein Thema, über das ich auch sprechen kann. Von daher ist es ein kleines gemeinsames Thema von uns. Weil auch ich bin relativ... ich bin auch sehr... Sorry, ich musste erstmal einen Fahrradfahrer die Vorfahrt gewähren. Der wusste nicht, dass ich hier fahren darf. Auch ich bin sehr, sehr fasziniert von solchen Plätzen. Wobei ich jetzt selbst noch gar nicht in so vielen war. Also ich würde mir viel mehr solche Plätze angucken, wenn es denn möglich wäre oder wenn ich denn die Zeit oder auch Möglichkeiten dazu hätte. Aber erstmal muss man die ja finden. Ja, das ist das eine. Und zum anderen muss man dann auch drauf dürfen auf diese Plätze oder rein in diese Gebäude und sowas. Dazu vielleicht ganz kurz drei Beispiele, sofern sie mir gerade noch einfallen. Ich versuche es, mich zu sammeln. Was auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste steht an Plätzen, die ich gerne besuchen würde, ist der Spreepark in Berlin. Hast du davon schon mal gehört? Also im Plenterwald in Berlin gibt es den Spreepark. Das war der einzige Vorbaupark der DDR. So kann man es eigentlich sagen. Ja. Und der wurde dann irgendwann mit Grenzöffnung und Wiedervereinigung wurde der von Privatinvestoren übernommen. Und die haben sich damit aber, glaube ich, ich muss gucken, dass ich das ganz grob zusammenkriege jetzt nur, damit ich dann nichts Falsches sage. Die haben sich dann irgendwann überschätzt mit dem ganzen Ding oder verspekuliert, wie das halt oft so ist. Und seitdem dammelt auf gut Deutsch das Ding so vor sich hin. Also die Natur holt sich ein Stück weit zurück und das sieht halt alles sehr faszinierend aus. Da gibt es halt verschiedene Sachen, eine alte Achterbahn oder ein Riesenrad und so weiter und so fort. Und das wird halt und auch noch so alte Dinosaurier-Skulpturen und sowas und die werden halt alle überwuchert von Pflanzen und ja, also die Natur holt sich halt ihren Teil zurück, beziehungsweise ich schließe das Ganze mit ein. Warum kenne ich den Park? Warum möchte ich den sehen? Es gab zu DDR-Zeiten eine Kinderserie, die hieß Spuk unterm Riesenrad. Ja. Die hat genau in diesem Park gespielt, beziehungsweise hat sie da ihren Anfang genommen. Die Handlungen haben dort ihren Anfang genommen. Später war das dann so eine Art Roadtrip von drei Kindern und ihren Begleitern durch quasi das östliche Deutschland halt natürlich, bis in den Harz, bis zum Hexentanzplatz. Für die zweite war jetzt jedenfalls so eine Kinderserie, die ich sehr gerne verfolgt habe als Kind. Da gab es dann auch noch zwei weitere Serien, Spuk im Hochhaus und Spuk von draußen. Und noch später gab es nochmal irgendwelche Serien, aber das war dann erst nach der Wiedervereinigung, glaube ich. Die habe ich dann überhaupt nicht mehr verfolgt. Aber mit Spuk im Hochhaus hat halt alles angefangen für mich. Und wo bin ich denn hin? Und Polizei. Ja, rechts vorbei. Sehr gut. Mit Spuk im Hochhaus hat halt alles angefangen. Für mich, also von dieser Reihe. Und die Serie wurde dann tatsächlich in, ich glaube, drei Filme nochmal zusammengeschnitten. Und die Kinos gebracht. Also das heißt, die haben wir dann in den Sommerferien auch im Kino nochmal sehen können. Was so ein bisschen die Lücke zu meinem letzten Post schließt. Ne? Ja. Genau, das also einer der letzte, von denen ich erzählen wollte. Das ist einer, den ich sehen möchte. Gesehen haben tue ich auch zwei Plätze. Oh, ganz fies formuliert gerade, aber naja, gut. Wie gesagt, es ist Montagmorgen, ich bin im Auto unterwegs. Also alle erdenkbar schlechten Eigenschaften drauf eint. Aber ich will ja auch ein bisschen trainieren, unter solchen Umständen mal ein bisschen zu sprechen. Jedenfalls gesehen habe ich einen verlassenen Platz. Und zwar in meiner Kindheit ebenfalls gab es so ein altes Fabrikgrundstück. Genau gegenüber von unserem Wohnhaus. Wie gesagt, da war vorher die Fabrik drauf, die Textilien hergestellt hat und oder Textilverarbeitung gemacht hat. Nach Wintervereinigung wurde dieser Betrieb geschlossen. Die Fabrik stand eine ganze Weile leer, beziehungsweise wurde sie dann für Büroräume und sowas genutzt. Aber das Grundstück wurde halt nicht groß genutzt. Ja. Also einer unserer Nachbarn in derselben Straße hatte so ein bisschen den Aufpasserjob über dieses Grundstück. Also das heißt, der hat immer mal geguckt, ob da alles in Ordnung ist und so weiter. Ja, und wir Kinder haben praktisch dieses Grundstück zum Entdecken und Spielen genutzt. Also das war natürlich nicht gestattet offiziell, aber ich glaube, man hat es geduldet, weil wir haben da auch nicht viel gemacht. Also wir haben da jetzt nichts zerstört, bösartig, mutwillig oder so, sondern wir haben einfach diesen Platz, dieses Areal, was es da zusätzlich gab, einfach genutzt, um, was weiß ich, uns so in Abenteuerwelten zu denken. Ja, wir sind dann durchgezogen, haben dann mal überlegt, das könnte ein Dschungel sein oder was auch immer. Und irgendwann haben wir dann mal entdeckt, gab es einen Bunker. Ja, einen Bunker. Also das heißt, es gab so ein kleines, ja, ein Häuschen wäre zu viel gesagt. Also so eine Hütte, so ein Zugang eigentlich nur. Ne? Also so wie man das vielleicht von Rolltreppen kennt, da gibt es so eine Hütte, so eine kleine, die aber nur den überdachten Zugang markiert. Und genau sowas gab es da auch. Natürlich also sehr, sehr unscheinbar irgendwie. Und und als wir das dann irgendwann entdeckt hatten und mal geguckt hatten, oh, das war ja offen, da haben wir dann natürlich, sind wir dann da runtergegangen. Also das heißt, irgendwann mal irgendwie Taschenlampen organisiert von den Eltern und dann haben wir mal geguckt, ohne dass wir denen das natürlich gesagt haben, da gehen wir jetzt mal runter. Ja? Da gucken wir mal, was da so ist. Ja, für uns in unserer kindlichen Vorstellung damals, jugendlichen Vorstellung, war das halt ein Bunker. Das war jetzt kein Bunker in dem Sinne, es war einfach so ein langgestreckter Gang. Ja, ich weiß gar nicht, wo man rauskam. Also man hätte irgendwo dann rauskommen können. Der war jetzt nicht sonderlich lang. Der ging auch nur unter diesem Grundstück entlang. Aber ich glaube, der andere Ausgang war auch zu. Also es gab nur diesen einen Zugang noch als Zu- und Ausgang. Ja, was haben wir uns denn da vorgestellt, was wir da alles findet? Also man hat gedacht, naja, so ein alter Schatz, das wird doch wohl drin sein. Oder was weiß ich, irgendwelche Tierkadaver oder irgendwas sowas hat man natürlich mitgerechnet. Gab es bestimmt auch, haben wir jetzt nicht groß entdeckt. Aber wir haben da wirklich nicht viel entdeckt. Wir waren da ja auch nicht oft drin. So ein, zwei Mal vielleicht. Aber das war so mehr der Wunschgedanke, dass man da groß irgendwas entdeckt. Dazu war es dann einfach zu dunkel und auch mit Taschenlampe war das jetzt halt einfach so, dass man dann nicht viel entdeckt hat oder entdecken konnte. Also es war halt einfach Das war so ein bisschen der Abenteuergedanke, der dahinter stand. Und wir haben uns dann natürlich viel mehr vorgestellt, was wir da entdecken könnte. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas gefunden? Es war auch, das meiste war halt auch einfach schon ausgeräumt. Ja? Und wie gesagt, einer unserer Nachbarn, das wussten wir, der hatte da drauf geachtet, auf das Grundstück. Der hat da bestimmt auch selber schon aufgeräumt bzw. aufräumen lassen oder wie auch immer. Also da, das Ding war halt offen. Deswegen war das für uns mal so eine, ja, so eine abenteuerliche Erkundung, die man als Kind so macht. Ein paar Jahre später bin ich dann mit einem guten Arbeitskollegen während der Lehre, also mit dem habe ich mich dann angefreundet und wir sind dann immer mal am Wochenende irgendwo hingefahren und schon die letzten Jahre, als ich dann, das dürfte sogar das letzte Jahr gewesen sein, als ich noch in meiner Heimat war, sind wir dann einfach mal an so einen alten Stausee gefahren. Und wir wussten, da in der Nähe gibt es eine alte Kaserne. Eine alte Russenkaserne, ja? Also so eine Armeekaserne. Da waren früher die Russen stationiert, genau. Und die haben wir jetzt dann auch gefunden. Also es war auch so ein sehr offenes Geheimnis, dass es das da gibt. Also Geheimnis eigentlich gar nicht, sondern es war halt einfach da, man wusste das. Und auch da war jetzt nichts groß abgeriegelt oder so. Man konnte da einfach drauf. Und da sind wir dann halt auch einfach mal so über diese verfallenen, tatsächlich schon teilweise verfallenen Baracken geschlichen und haben uns das so angeguckt. Ja. Also da, von daher, da haben wir aber jetzt auch nichts Spektakuläres gefunden. Wie gesagt, da war auch alles ausgeräumt. Wir sind aber ein bisschen zu spät gekommen wahrscheinlich. Und aber das war, also wie gesagt, daher kommt das auch, oder da wurde das zumindest mal ein Stück weit befriedigt, so dieses Verlangen, mal irgendwelche Orte zu besuchen, die nicht mehr belebt sind, nicht mehr bewohnt sind, nicht mehr genutzt werden in dem Sinne, sondern einfach verfallen, vor sich hin vegetieren. Und da gibt es noch viel, viel mehr Orte, das weiß ich. Da gibt es also ganze Häuser, die praktisch alte Villen oder sowas. Da gibt es auch eine Seite oder mehrere Social-Media-Accounts drüber, die solche Plätze sammeln und abfotografieren. Aber das macht es natürlich, also die Fotos sich anzugucken, das ist auch schön, das ist... weckt aber eher so das Verlangen, eher noch selber mal sich dir was anzugucken. Ne? Also das, vielleicht machen wir das ja irgendwann mal zusammen, Basti, wenn du auch so ein Verlangen hast. Vielleicht kennst du ja sowas. Deswegen jetzt mal zurück zu dir, dann komm du doch mal auch noch mal kurz zu dem Thema, bevor du dann mit deinem eigentlichen Thema weitermachst. Mach du doch mal weiter. Erzähl du doch mal, ob du so einen Platz bei dir vielleicht in der Nähe kennst, wo du gerne mal gucken würdest, du gerne mal Mäuschen spielen würdest. Ansonsten, wie gesagt, mach mit deinem normalen Thema weiter. Hallo Steffen, das klingt ja sehr interessant. Siehst du, das mag ich so an unseren Spezial-, also ich nenne es jetzt nicht mehr Spezialepisoden, weil langsam wird es lächerlich, wie viele Spezialepisoden wir haben. Das könnt ihr jetzt auch mal gerne alle in die Kommentare drunter schreiben. Ich habe hier in der Nähe peinlicherweise überhaupt gar keinen großartigen Platz, wo mich das interessieren würde. Damals, wo ich noch in der Reha war, gab es direkt um die Ecke in diesem Reha-Ort oder Kurort, wie man auch mal sagen will, ja, dieses Hotel, von dem ich jetzt nicht nochmal erzählen werde, weil der Steffen hat mir lustigerweise gesagt, dass ich meine letzten zwei Sprachnachrichten total doppeln. Deswegen habe ich jetzt große Angst, dass ich nochmal zum dritten Mal, weil das könnte mein Demenzgedächtnis so machen, dass ich nochmal selber erzähle. Deswegen habe ich einen Vorschlag, Steffen. Ich werde mich für die nächste reguläre Episode mal über Lost Places in meiner Nähe informieren, was interessant ist, was für Geschichten es gibt. Und vielleicht hast du ja auch ein paar in deiner Nähe. Die du mir aber so ein bisschen vorgestellt hast, die fand ich mega spannend, weil ich bin ja so der Geschichtentyp. Ich finde ja die Geschichten, die hinter so Gebäuden, die verlassen sind, finde ich ja mega interessant. Muss ich einfach mal sagen. Finde ich super. Und ich werde mal gucken, dass ich mich nächste Zeit mal ein bisschen mehr darüber informieren werde. Deswegen kam mir auch damals, wir haben beide ja schon hinlänglich drüber diskutiert, so ein bisschen meine Faszination für dieses Geisterakten-Zeug, weil da ging es ja natürlich auch um verlassene Orte mit ein bisschen mehr spiritualistischem Gedöns. Aber letztlich ist ja dieses, was ist denn hier in diesen Orten passiert? Ne? Was ist da passiert? Und es gibt wohl hier den Rhein runter bei uns. Irgendwo gab es da, glaube ich, so ein Hexenhaus oder sowas. Aber ich müsste mich nochmal da genau informieren. Das wäre jetzt mein Gegenvorschlag, weil ich finde das Thema auch super interessant. Ich würde es auch gerne weiterverfolgen. Ich habe nur gedacht, ich bringe ja vielleicht einfach schon mein jetziges Thema so ein bisschen zum Abschluss mit einem großen Schwall. Nein, ich versuche ihn zurückzuhalten. Denn ich würde vielleicht gerne einfach von dir nur mal nachher so einen Eindruck einfach mal wissen, wie du das so siehst. Ich habe ja jetzt im Endeffekt in doppelter Hinsicht schon über meine, das passiert, was nachher so ein bisschen losgeht. Und ich kann sagen, dass ich erzähle es mal so ein bisschen vom Endergebnis. Also dieser reguläre Tagesablauf hat eine Sache mit mir gemacht. Er hat mich dazu gemacht, mich ziemlich auf mich zu konzentrieren. Und das macht man eigentlich gar nicht so, finde ich so krass. Also ich weiß nicht, ob das so eine Alterssache ist oder sowas. Ich habe einen guten Kumpel, der hat angefangen so Tagebuch zu führen oder sowas. Auf einmal mir nichts, dir nichts. Dann hat mir das ganz kurz mal irgendwie erzählt, dass ich ihn wieder gesehen habe. Und dieser eine Satz hat ausgereicht, dass ich gesagt habe, so cool, ich mache jetzt auch sowas. Danke, Tagebuch. Das hat mit der Reha zu tun. Warum ich das jetzt so ein bisschen erzähle, ist, dass ich Skills mitgenommen habe für mich, die in stressigen Zeiten oder die vielleicht den Stress ein bisschen minimieren. Das bedeutet nicht, dass ich nie wieder Stress haben werde, aber dieses, wie soll ich sagen, dieser feste Tagesablauf hat dazu geführt, dass man der feste Tagesablauf ist ja darauf ausgerichtet gewesen in der Reha, dass man sich mit sich selber beschäftigt, um seine psychologischen und physiologischen, ich nenne es jetzt mal Schmerzen, loszuwerden. Und da das ja eine psychosomatische war, hing das auch noch alles miteinander zusammen, also konkret Rückenschmerzen in dem Fall, die vom Stress her bedingt waren. Und ich fand es so krass, wie dann so beide Seiten durch die einzelnen Maßnahmen so miteinander zusammengearbeitet haben, dass ich wirklich nachher gesagt habe, das hat echt geholfen. Aber weißt du, was mir am meisten geholfen hat? Das sagt jetzt hier ein Familienvater mit wenig Zeit, dass ich Zeit hatte. Ich hatte wirklich fünf Wochen am Stück Zeit. Und die habe ich vor allem abends genutzt. Jetzt ist es natürlich so, du könntest sagen, ja, komm, wenn du den ganzen Tag Anwendungen hast, die ziemlich anstrengend sind mit Leuten, dann wirst du doch wahrscheinlich abends auch einfach mal weggehen mit Leuten. Und da kann ich dir sagen, einen Großteil der Zeit habe ich das nicht gemacht, sondern ich war für mich. Und habe dieses entsprechende Tagebuch, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, ausgefüllt und auch ein bisschen an mir selbst gearbeitet, was jetzt frivoler klingt, als es sein mag. Ich habe Meditieren kennengelernt, ja, denn ich bin selber für mich total der Selbststressmacher und habe jetzt erst durch diese Reha sozusagen gelernt, ein bisschen vom Gas runterzugehen. Also ich versuche es auf jeden Fall, ich habe es jetzt gemerkt, also kann ja gleich auch nochmal dazu kommen, wie das ganze Ding zu Ende gekommen ist, aber ich möchte gerne mal so ein bisschen auf die Sachen zurückgehen, die so mit meinem regulären Zustand zu tun gehabt haben, nämlich, dass ich immer mich viel zu viel stresse und dass ich das, lustigerweise ist es so, dass ich dann in Stresszeiten nicht die Dinge mache, die mir helfen. Sprich, in Stresszeiten, was ich jetzt für mich gelernt habe, schreibe ich nicht irgendwie sowas auf oder meditiere oder sowas, sondern was mache ich? Ich greife mit der Hand in die Chipstüte oder in den Eisbecher oder fahre zu irgendeinem Fastfood-Restaurant und meditiere da Kalorien in mich rein. Ja, das ist der Grund, warum ich so aussehe, wie ich aussehe, Steffen. Das ist profaner, als du gedacht hast. Du hast schon gedacht, ich wäre mit meinem Aussehen in einen Topf voller Käsesoße reingefallen. Nein. Es ist einfach ein Kalorienüberschuss, der durch Frustanfälle kommt. Und habe für mich gemerkt, jetzt wo ich auch wieder zurückgekommen bin, wenn du Stress hast, kannst du in dieses alte Muster zurückfahren, dass du einfach stopfst. Aber das ist sozusagen langfristig auch anders geht, indem man auf der Kopfseite so ein bisschen versucht, den Stress rauszunehmen, der eigentlich dazu führt, dass man jetzt total Hunger hat. Ich kann jetzt gegenwärtig, wo diese Aufnahme mache, sagen, ich arbeite mit meiner eigenen Willenskraft. Das war ein stressiger Tag. Ich habe jetzt geschrieben und spreche jetzt sozusagen mit dir über diese Nachricht. Und habe unsäglichen Hunger auf Kekse. Wirklich. Ne? Und das sage ich dem Typen, der Comic-Cookies hat. Ich habe voll den Hunger auf Kekse. Ich würde jetzt am liebsten zur Tankstelle fahren und mir so eine dicke Batterie Kekse kaufen und die einfach direkt weg snacken. Aber ich habe mir selber gesagt, du willst ja auch was dafür tun, dass du länger da bist. Das ist jetzt so eine, also deswegen habe ich jetzt geschrieben, deswegen habe ich jetzt was gelesen, was ich gelesen habe, was du jetzt natürlich zurückfragen wirst. Es ist auch sozusagen mein Comic, den ich beschreibe. Ich habe die neueste Ausgabe des Premium lustigen Taschenbuches. Ja, der erwachsene Mann liest lustige Taschenbücher mit Mickey Maus macht Schlagzeilen gelesen. Sehr gut, kann ich nur empfehlen. Kleiner Tipp für zwischendurch. Und habe mir selber gesagt, nein, wenn du jetzt isst, dann weißt du vom Verstand her eine Konsequenz. Du wirst schlecht schlafen und bist morgen wieder gestresst. Mhm. Aber mein innerer Schweinehund sagt, Kekse, ich will Kekse. Warum ich diesen Ist-Zustand so ein bisschen oder diesen neuen Zustand so ein bisschen beschrieben habe, ist, der hat mir nur durch die Reha geholfen. Durch die Reha hatte ich die Zeit, das zu verwirklichen. Und das ist wichtig. Und deswegen fand ich diese Erfahrung auch wichtig. Ich werde dir gleich nachher noch ein bisschen was zum Ende dieser Zeit erzählen, weil die nämlich direkt mit dem Coronavirus in Zusammenhang liegt. Aber ich würde gerne wissen, Steffen, und du musst halt nicht zu sehr ins Detail gehen, wie sieht das denn bei dir aus mit Stress? Was machst du, wenn du gestresst bist? Hast du etwas, um runterzukommen? Oder brauchst du mal eine Auszeit, Steffen? Vielleicht auch von mir? Ich spamme dich ja mit diesen Nachrichten zu in hoher Frequenz. Wir sollten keinen Screenshot von unseren Daten nacheinander machen. Da kann es ja nur zustande kommen, dass der Herr Richelzagen doppelt aufnimmt. Wahrscheinlich, Steffen, wenn ich jetzt zum dritten Mal wieder etwas wiederhole, dann darfst du mir als Strafe irgendeinen Disney-Film geben, auf den ich definitiv keinen Bock habe. Ja, den Mann Tau, ne? Ja, hallo Basti. Ich bitte an dich mal Zeit, dass ich darauf antworte, damit du auch zu deinem Schluss kommst. Ich hoffe, das klappt hier alles. Was ist mein Ding, damit ich runterkomme, wenn ich Stress habe? Ich glaube, so bewusst habe ich da keins. Also tatsächlich ist es so, dass ich, wenn ich Stress habe, mich da irgendwie reinsteigere, mir dann einfach alles zu viel ist und ich dann zum Teil abrupt einfach abbreche und sage jetzt gerade erstmal gar nichts. Und dann mache ich halt auch erstmal nichts. Also wirklich nichts. Lass höchstens den Fernseher irgendwie auf mich berieseln oder. Aber ich hab jetzt nichts wirklich Bewusstes, was da Stressbewältigung sein könnte. Wenn es unbewusst ist, dann ist es wahrscheinlich auch am ehesten irgendwas in mich reinfuttern. Was in den letzten 2 Jahren jetzt natürlich relativ schwierig war, weil ich ja Probleme mit dem Essen hatte. Und da ging das dann auch nicht so wirklich. Was halt relativ früh wieder ging, war Schokolade. Ja, hab dann halt dazu gegriffen. Aber ja, tatsächlich kann es dann eher noch passieren, dass ich dann irgendwie pampig werde, gereizt werde, wenn ich Stress habe. Das ein bisschen an meinem Umfeld auslasse. Einfach so frustriert, ne? Aber ne, ich wüsste jetzt eigentlich nichts sonst. Also gesund ist das nicht alles nicht, ja? ich wollte von dem, was du gesagt hast, noch mal ein bisschen was ergänzen, weil du sagtest, du hattest Hunger auf Kekse. Was vielleicht hilfreich sein kann, ich weiß es nicht, ich bin jetzt kein Therapeut, kein Psychologe. Nur so, vielleicht hilft es irgendwie, wenn du dir klar machst, nee, du hast da keinen Hunger drauf, sondern du hast Appetit drauf. Also eigentlich brauchst du es nicht, du hättest es nur gern. Vielleicht hilft das irgendwie, das so ein bisschen anders einzuordnen. Weißt du, wie ich es meine? Also, du brauchst es eigentlich nicht, sondern du hättest es nur einfach gern. Ja. Man kann ja nicht immer alles haben. Also, ja, so vielleicht nach dem Motto. Ja. Ja, viel mehr wüsste ich jetzt auch gerade erstmal nicht zu sagen. Ich würde sagen, komm du erstmal noch mit dem Ende von deiner Therapie. Würde mich nämlich auch mal interessieren, was da jetzt so dein Fazit ist. Und ja, so einen Disney-Film, den du überhaupt nicht magst, müsste ich mir natürlich erstmal ausdenken. Aber prinzipiell kann man ja sowas auch mal ganz allgemein mal machen. So, ich gebe dir meine Hausaufgabe von, haben wir ja schon mal gemacht, so ähnlich, ne? Mit Mandalorian und Picard. Prinzipiell könnte ich mir vorstellen, dass man sowas auch mal als Challenge zwischendurch wieder macht. So, irgendwie mal einfach einen Film aussucht, den, wo man denkt, ach, das interessiert er nicht so. Und der muss das dann gucken, der andere jeweils. LTP Premium-Tipp, klar, kommt bei mir immer an. Hatte ich aber eh schon auf dem Schirm, wie du sicherlich weißt, weil LTP Premium ja jetzt so meine LTP-Reihe ist. Mit 4 Titeln im Jahr, glaube ich, relativ überschaubar. 4 oder 3, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich glaube 4, ne? Und ja, können wir auch mal drüber reden, aber es ist ja eigentlich Comics, aber ja, dadurch, weil du das auch kurz erwähnt hast, mein kleines Cookie-Monster, dass ich ja die Cookies habe, auch da hat sich ein bisschen was geändert. Da können wir aber auch demnächst in einer regulären Folge nochmal ein bisschen näher drüber sprechen. Kurz gesagt, ich habe die Cookies abgegeben. Ja, also die mache ich nicht länger, weil und genau das weil. Und auf die Erklärung können wir dann mal in Ruhe eingehen. Vor allem der nächsten Male oder bei der nächsten regulären Ausgabe. Ja. Gut, dann komm du erstmal. Und dann verabschiede ich mich noch. Es sei denn, du hast noch was. Dann antworte ich da natürlich auch nochmal drauf. Bis denn. Vielen Dank für den Hinweis. Ich müsste das Reha-Thema ja jetzt eigentlich beenden, aber ich habe schon während meiner Aufnahmen gemerkt, dass ich da eigentlich schon zu so einem Ende gekommen bin. Ich aber mit ein bisschen Abstand jetzt sagen kann, oder ein bisschen Abstand ist gut, transparent gesagt für die Zuschauer, ist jetzt ja ein Jahr lang her, dass meine Reha durch Corona auch sozusagen ihr Ende gefunden hat. Also nicht gänzlich, aber in die Reha-Zeit kam das so ein bisschen rein. Kann ich abschließend nur sagen, dass es letztlich das Thema nur angesprochen habe, um ein Votum für Reas rauszugeben. Aber ich will jetzt nicht viele Worte darüber verlieren, weil ich ja schon einmal Redundanzen fabriziert habe. Und Deswegen will ich deinen Ball aufnehmen, Steffen, denn für diese Episode fehlt dir eigentlich ja noch ein Thema. Das Lustige ist, du willst schon abmoderiert, aber dir fehlt ja noch ein Thema. Und ich wollte eigentlich schon, wirklich hatte ich mir überlegt, für die nächste reguläre Episode über das Thema so ein bisschen sprechen. Können wir aber auch jetzt machen, das kannst du entscheiden. Wir könnten zum Beispiel dann bald mit den Comic-Cookies aufnehmen. Dazu hätte ich jetzt schon viele Fragen, wie zum Beispiel, warum beendet man sowas überhaupt und wie kommt es zu sowas? Ich finde sowas ja super interessant, wenn Menschen etwas Neues anfangen oder beenden. Es ist in letzter Zeit bei mir aufgefallen, dass ich gerne YouTube-Videos angucke oder Podcasts höre, die gerade sagen, wir hören jetzt damit auf mit dem Scheiß, den wir gerade machen und dann irgendwie Wochen später machen, nee, wir fangen jetzt was richtig Geiles Neues an. Finde ich super interessant, warum beendet man das, warum fängt man etwas an, Sachen zuzuhören. Also wirklich, finde ich echt interessant. Aber, wie gesagt, muss auch nicht, kann auch wirklich in der nächsten regulären Episode. Ich würde mich freuen, wenn du ein neues Thema rüberbringst. Vielleicht was Seichteres, weg von Rea, irgendwas mit Zeitvertreib, aber das bleibt dir überlassen. Steffen, was ist dein Thema für diese Episode? Ja, da dachte ich doch, ich kann mich drum rummogeln. Und dachte, du merkst gar nicht, dass ich noch kein eigenes Thema hatte. Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, ich habe, glaube ich, bisher immer nur reagiert, ne, auf deine Themen. Hatte selber gar kein eigenes. Aber macht dir nichts, dann liefere ich jetzt halt eins nach und ich würde gern über Freizeitgestaltung während einer Reha-Maßnahme sprechen. Allerdings ist, wie gesagt, in meinem Fall war es halt ja eine Kur und deswegen war das bei mir damals so, dass wir sehr oft ins Kino, ach nee, das hatte ich glaube ich schon, ne? Das habe ich schon erzählt. Ach, was ein Glück für dich. Kommen wir doch weg von dem Thema Reha. Naja, gut. Ja, du hast das Thema jetzt ja angesprochen, beziehungsweise ich habe es angesprochen, du hast es aufgegriffen. Also machen wir das doch, weil mir auch gerade nichts anderes einfällt, über was ich am besten sprechen könnte. Comic-Cookies. Die Intention bei den Comic-Cookies war ja damals so, dass ich festgestellt hatte, als ich so 2010, 2011 war das, glaube ich, angefangen hatte, Podcasts zu hören, oder war es sogar auch schon 2012, ich weiß es gar nicht mehr. Also Podcasts kenne ich schon länger, aber noch früher war es halt ein bisschen aufwendiger, über PC das zu hören oder sich das irgendwie auf dem MP3-Player zu speichern, jedes Mal eine neue Episode. Da war das noch nicht so verlockend. Aber dann mit dem Smartphone war es halt relativ einfach. Hat sich einen Podcatcher ausgesucht und hat sich dann gewisse Sendungen, hat bei mir mit einem Radiomoderator angefangen. Den mochte ich und der hat aber die Sendung immer nur nachts. Das heißt, ich konnte das relativ wenig hören, nur zufällig mal, wenn ich irgendwie von einem Comic-Stammtisch zurückgefahren bin nachts oder sowas, dann hat man das mal gehört. Und dann habe ich mich halt wieder an Podcasts erinnert und hatte jetzt hier so ein Smartphone. Dann habe ich gesagt, jetzt gucke ich einfach mal, ob es mit dem vielleicht einen Podcast gibt. Und da gab es tatsächlich mehrere und die habe ich dann auch gleich alle abonniert, also Podcatcher installiert oder geguckt, was für ein Programm brauchst du. Und eben mit so einem Podcatcher dann halt die ersten, ich glaube, das war sogar noch mit den Podcasts, mit der Podcast-App von iTunes selbst, bis ich dann irgendwann noch einen anderen Podcatcher entdeckt hatte. Den ich jetzt nutze, ist auch schon erst der dritte dann. Also der, den ich dann damals benutzt habe, der wurde dann irgendwann abgelöst. Und oder den gab es dann einfach erstmal nicht mehr und Instacast hieß der. Und da habe ich mich dann halt jetzt für das Pocketcasts entschieden. Aber ja, das schweift schon wieder viel zu sehr ab. Und was mir aber damals so ein bisschen gefehlt hat, waren Podcasts zum Thema Comics. Zumindest habe ich halt keine über iTunes gefunden. iTunes war damals noch die Hauptquelle, um solche Podcasts zu entdecken. Und da war nicht viel. Also da gab es noch den Zeitgeist. Den gab es zwar immer noch so ein bisschen als Audio-Ausspielspur, aber hauptsächlich erschien der noch als Video und war auch irgendwie gerade am Verschwinden. Dann gab es ja nichts, was ich jetzt irgendwie direkt über den Suchbegriff Comic entdeckt hätte. Und andere Sachen gab es wohl auch schon, aber eben nicht bei iTunes. Und was man da dann nicht entdeckt hat, das hat man halt auch erstmal nicht gefunden. Also zumindest war es bei mir so. Naja, also habe ich halt kurzerhand mir überlegt, dann machst du halt selbst irgendwie was. Über Comics reden war zwar nie so mein Ding, aber ich habe halt sehr gerne Leuten zugehört. Also war auch relativ schnell klar, dass ich das mit Leuten zusammen machen muss. Und da kam dann halt der Breedstorm, der damals schon für die Comic-Community, also die unsere Blog-Website geschrieben hat, in den Sinn. Und dann waren wir in Erlangen. Da haben wir dann mit dem Sepp auch wieder eine coole Zeit verbracht. Und der konnte eh sehr gut über Comics reden immer. Und von daher war der auch so gut wie gesetzt, zumal er damals eben in unserer Gegend gewohnt hat und auch gearbeitet hat. Und ja, und daher kam dann halt diese Konstellation zustande, die dann 2012 die Comic-Cookies gestartet hat. Und den Rest kennst du ja mehr oder weniger. Du hast uns ja da währenddessen gut begleitet. Du hast ja dich irgendwann gemeldet als Gast. Ich glaube, du warst dann auch der Erste sogar, der eine Audiospur geschickt hat. Und das hat uns so gefallen, dass wir dich ja dann dazugeholt haben für die eine Episode als Gast. Und und so haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Und ja, und das lief dann alles so weiter. Also Sepp ist da irgendwann ausgestiegen, weil er dann sich halt beruflich verändert hat und wieder woanders hingezogen ist, was das Ganze so ein bisschen schwierig gestaltet hat. Also du warst ja auch dann dabei, als wir schon mit Oni aufgenommen haben, beziehungsweise mit Oni und ihr Mann L und ab und an noch Feli dabei. Und in dieser Konstellation warst du dann unser Gast. Und dann haben die sich auch wiederum irgendwann verändert. Also alle zwei Jahre ist es passiert und sind weggegangen. Und dann haben der Breedstorm und ich erstmal alleine weitergemacht. Irgendwann kam dann auch noch der Legere Legende dazu. Und und irgendwann nach dieser Zeit, also lass es 2017, 18, spätestens 19 gewesen sein, habe ich halt immer mehr gemerkt, oh, da ist die Luft raus bei mir. Das hatte gewisse Gründe. Also das hatte echt einige Gründe. Einer, der schwerwiegt, ist wahrscheinlich der, dass eben ja meine Intention damals war, es gibt keinen Comic-Podcast oder es gibt wenige und du willst halt da diese Lücke schließen. Und mittlerweile sind halt doch einige Podcasts mehr zum Thema Comic auf den Markt gekommen und auf den Podcast-Markt und irgendwie auch schon wieder verschwunden. Also wir haben die dann auch überlebt mit den Comic-Cookies, aber ja, irgendwie war das so ein bisschen diesbezüglich schon die Luft raus bei mir. Ist alles immer sehr persönlich, aber weiterhin kam dann noch dazu, dass ich mir selbst für die Comic-Cookies und mit dem, wo ich mit denen eigentlich hin wollte, irgendwie nicht mehr genügt habe. Also ich war unzufrieden mit mir selbst. Es hat da irgendwie nicht mehr reingepasst. Nicht in die Konstellation, nicht in das Gesamtkonzept, aber irgendwie war ich unzufrieden mit mir. Also ich war, wie sagt man das denn? So, unter Künstlern sagt man, die haben dann eine künstlerische Blockade oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob es sowas in der Art war, aber irgendwie, also ich konnte auch mir selber nicht mehr zuhören, was jetzt nicht an der Stimme lag, daran hat man sich irgendwann gewöhnt. Aber ich war halt mit meinen Moderationen und so weiter und wie die Comic-Cookies so gelaufen sind unter meiner Organisation oder unter meiner Aufsicht oder wie auch immer man das alles nennen möchte, war das nicht mehr das, was ich eigentlich damit wollte. Und ich habe es aber auch nicht anders hinbekommen. Also ich habe mir da irgendwie selber im Weg gestanden und habe dann halt irgendwann gesagt, du kannst dir selber beim Schneiden nicht mehr zuhören. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Deswegen ging das Schneiden eine ganze Weile nicht. Weswegen du es ja hierfür dann auch freundlicherweise übernommen hast. Und hier bei uns hatte ich die Probleme so in dem Sinne nicht, weil wir einen anderen Anspruch haben, glaube ich, an unseren Podcast. Also wir sind da viel ungezwungener irgendwie und oder also hier habe ich auch, weil es der zweite Podcast ist, vielleicht nicht die Erwartungen, die ich irgendwie an die Comic-Cookies habe. Das soll den Podcast hier jetzt nicht runterwerten, aber das ist halt, ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Also das ist halt, wir sind im Grunde ein Plauder-Podcast. Hier kann sich jeder so geben, wie er will und das ist dann auch in Ordnung so. Und bei den Comic-Cookies hatte ich aber irgendwie so das Gefühl, da will ich eigentlich mehr, als was ich erreichen kann. Und deswegen kam mir dann in den Sinn, dass ich mit den Comic-Cookies irgendwie durch bin. Also das war dann irgendwie auserzählt, die gemeinsame Geschichte. Und das war eine lange Überlegungszeit, die ich da gebraucht habe. Ich habe dann immer überlegt, willst du es wirklich aufgeben? Willst du es nicht doch irgendwie weiter probieren, ob du es noch irgendwie hinbekommst? Und bin dann aber letztlich irgendwann Anfang letzten Jahres zu dem Schluss gekommen, nein, das geht so nicht weiter. Und deswegen Schluss mit den Comic-Cookies für mich. Ganz wichtig. Ich habe damit nicht beschlossen gehabt, dass die Comic-Cookies eingestellt werden oder ganz weg sind dadurch. Das wäre natürlich immer noch eine Option gewesen, wenn sich jetzt niemand gefunden hätte. Aber tatsächlich hatte ich vorher immer schon mal mit dem Andi von Telestandisch drüber gesprochen und der ja auch schon zu Gast bei uns war. Und habe ihn dann letztendlich gefragt, ob er dann die Comic-Cookies übernehmen würde. Und das hat er dann glücklicherweise auch gemacht. Hat mit dem Breedstorm einen der drei Gründungsmitglieder weiterhin im Team. Und ansonsten mit dem Patrick, der auch schon Gast bei den Comic-Cookies war, aber vor allem beim Telestammtisch halt auch schon mit dabei war. Und was mich sehr freut, mit dem Andi Preller, genau. Jetzt muss ich aufpassen, weil beide Andis ähnlich heißen. Mit dem Andi Preller dann von Das Alles, auch ein befreundeter Podcast. Mit ihm und dann auch noch Zuwachs gefunden hat für das Team. Und ja, finde ich richtig toll, was die vier jetzt draus gemacht haben. Also die haben jetzt das irgendwie hinbekommen, diese Struktur reinzubekommen, die ich da vielleicht nicht hinbekommen hätte oder mir da selber im Weg gestanden hätte. Und, also ich finde es jetzt richtig gut. Mir macht das auch wieder Spaß, den Comic-Cookies zu hören unter einem neuen Team. Und so ganz weg bin ich ja auch nicht. Also ich bin jetzt in den letzten 2 Episoden immer so als kleiner Witze-Onkel, Witze-Erzähler dabei gewesen. Und letztlich steht die 100. Episode an. Das heißt, spätestens da, denke ich, werde ich dann auch wieder mal eine komplette Episode mit begleiten. Und bis dahin muss ich noch was lesen. Ja. Das war tatsächlich noch ein weiterer großer ein weiterer Aspekt bei dem Ganzen, den ich gar nicht in meinem Beitrag reingeschrieben habe. Aber da habe ich ja auch reingeschrieben, es waren viele Aspekte. Und einer war halt zudem noch, dass ich dann, wie gesagt, Comics lesen musste, weil man muss ja drüber reden. Und dann hat das Comic-Lesen irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und da bin ich auch noch nicht ganz wieder raus aus dem Thema. Da gewöhne ich mich erst so langsam wieder ran. Und das ist halt so, ja, manchmal wird es dann halt doch eher zur Bürde. Was, wie gesagt, keineswegs an dem Format selbst liegt oder an den Leuten, mit denen ich es gemacht habe. Um Gottes Willen, das war alles immer super. Aber ich selbst war halt der Faktor, der dann wiederum befeuert durch mehrere andere Faktoren da selber gesagt hat, nee, das geht so nicht. Ich komme damit nicht mehr klar. Ja, und deswegen machen das jetzt die 4, die es jetzt machen. Und die machen das prima. Gefällt mir richtig gut. Du hast da ja auch schon Erfahrung mit dem Beenden von eigenen Projekten. Und ich weiß, welches du meinst. Ich gehe ganz stark davon aus, dass du deinen YouTube-Kanal ansprichst, der mit Comics zu tun hatte. Und würde mich doch mal interessieren, was du jetzt erzählst, wie das für dich damals war, diese Entscheidung zu treffen. Weil bei dir hat es ja letztlich ganz aufgehört, erstmal, ne? Also bei dir ist ja, du hast es jetzt nicht an jemanden anders übergeben, dein Projekt, sondern du hast es komplett eingestellt. Ja. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Ich meine, ich kann ja jetzt sagen, okay, also ich hätte das auch so gemacht, ja, wenn sich niemand gefunden hätte, dann gäbe es jetzt halt die Comic-Cookies einfach nicht mehr. Das sagt sich so einfach, aber ich weiß halt nicht, wie es mir damit ginge, weil ich das Gefühl ja jetzt in dem Fall nicht habe. Also es geht ja weiter, ja, und ich kann sie mir ja weiterhin anhören. Ja? Und deswegen würde mich das mal interessieren, wie das von deiner Sicht ist. It's your turn. Ja, Steffen, du hast von den Comic-Cookies erzählt. Super interessant, wie ich jetzt auch gerade fand. Und dann erzähle ich mal ein bisschen was zu meinem Projekt Der Komiker. .de, YouTube und so weiter und so fort. Also bei .de kann man, glaube ich, am ehesten sehen, dass es die Seite nicht mehr gibt. Also das ist, glaube ich, der erste Beweis, dass die Sache eingestampft ist. Wie fange ich an? Damals, als du die gemacht hast, und ich glaube, mit Erleben des Podcasts oder Hören des Podcasts ist in mir auch damals noch so ein bisschen der Wunsch erwachsen und oder auch schon vorher, ich bin das dann zeitlich nicht mehr so zusammen, doch mal etwas in diesem Social Media zu machen. ich überlege gerade, wie ich das alles möglichst sympathisch rüberbringen kann. Aber das fällt mir echt schwer, wenn ich darüber nachdenke, warum ich bestimmte Dinge gemacht habe. Also der Komiker, ich nehme jetzt mal den YouTube-Kanal, bestand ja seinerzeit lange Zeit immer aus einmal pro Woche ein Video, was ja auch so ein bisschen hochwertig ist. Mein Problem ist ja Konsequenz. sprich Durchhaltevermögen. Das sieht man auch an dem Stichwort Projekt Buch, bei dem ich, glaube ich, bei unserer nächsten regulären Episode etwas mehr, ich sage nicht mehr reguläre Episode, bei unserer nächsten Episode, wo wir es direkt sprechen, mal ein bisschen mehr erzählen will, dass ich da ja auch schon seit Ewigkeiten gerne mal zu Ende arbeiten würde. Jetzt ist es so, Podcasts, so wie wir den jetzt hier machen, oder Podcasts in Audioform oder Videos, heutzutage auch in Social Media, sind ja eine endlose Sache. Ne? Man ist ja ein, wie soll ich sagen, das berühmte Wort Content-Maschine. Also Content übersetzt eigentlich nur für Inhalt, ist so ein Modewort aus dem Marketing. Das wird dann immer wieder produziert. Und mein Gedanke war immer zu sagen, ja, ich könnte mich jetzt einfach vor die Linse setzen und Comic Reviews machen, habe ich auch gemacht. Aber bei mir muss immer ein Twist mit dabei sein. Mir fallen dann solche Dinge ein, dass ich mal ein Video gemacht habe, wo ich total ausgeflippt bin, wofür ich auch die übelsten Kommentare bekommen habe. Ich glaube, das war eines mit der Knackpunkte, wo ich dann auch nachher gesagt habe, so, ja, okay, warum tue ich mir das eigentlich an, für mein Wohlbefinden? Oder aber zum Beispiel habe ich ein Video gemacht, wo ich einen Hellboy-Comic rezensiert habe und Bock hatte, einen Hellboy-Rap drauf zu machen. Der ist auch noch online, da stehe ich auch noch zu allen Sachen. Aber meine Videos waren auch immer so ein bisschen abgedrehter. Oder ich glaube, ich hatte mal ein Video, war das nicht oberkörperfrei? Gott, da müsste ich nochmal nachschauen. Zum Schluss, am Ende von der komiker.de war es nur noch zu dem verkommen, was ich gesagt habe. Ich hatte angefangen, Game of Thrones zu gucken und habe jede Folge sogar mir angeschaut und sozusagen mein Video als Videokommentar dazu laufen lassen, also live, weil ich da Game of Thrones durchgebinged habe. Weil ich mir damals auch gedacht habe, ach ja, das werden ja viele sehen. Und genau diese Frage, das werden ja viele sehen, ist genau der Knackpunkt gewesen. Später. Schon als ich der Komiker.de gemacht habe, habe ich gedacht, oh, das wird ja viele interessieren. Und auch bei den YouTube-Videos habe ich gedacht, oh, das werden ja viele gucken. Und das ist der völlig falsche Ansatz. Weil wenn das da nicht kommt, dann ist das eine Motivation, die schnell ins Gegenteil sich verkehren kann. Also sprich, dass man es viel zu sehr darauf anlegt, dass es andere Leute sehen und nicht, dass du das machst, weil du Bock drauf hast. Der Komiker war, ich habe schon so viel reingeplappert, also ich muss ja ganz kurz sagen, der Komiker war im Endeffekt ne, geschrieben mit C-O-M-I-C-E, wie der Comic, war im Endeffekt ein alles rund um Comics, alles, was wir in der Etage 13 zwischendurch mal so eine Klammer drum gesetzt haben, habe ich da einfach meine Leidenschaft Comics sozusagen gesprochen, mit Comics, die ich mag, Comics, die ich gerade aktuell gelesen habe, Reihen und so weiter und so fort. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen gesprungen bin, aber das ist ein auch ein emotionales Thema für mich, deswegen habe ich mir jetzt vorher nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was ich ja eigentlich zu sagen haben wollte. Ich war aber bei dem Punkt, um darauf zurückzukommen, mit die Motivation ist falsch, zu sagen, es müssen viele Leute sehen. Nein, das muss es nicht. Die Motivation sollte sein, es sollte dir Spaß machen. Das ist jetzt ganz doof gesagt. Und ich glaube, dann merken das die Leute dann auch. Das Interessante war, ich habe bei den YouTube-Videos dann halt immer sehr auf die Aufrufzahlen geguckt und die waren meistens jetzt so gefühlt Jahre später habe ich dann immer verstanden, dass es im Endeffekt wie bei Webseiten, die Aufrufe sammeln sich, weil ich ja ein bestimmtes Nischenthema habe, sowieso ein Nischenthema. Ich finde es zum Beispiel immer wieder bewundernswert. Ich hatte, glaube ich, zwischendurch auch mal Verbindung oder habt ihr immer noch zu Comics-Fans 86 oder Team-Comics-Fans 86, der halt ohne Ende Content rausgehauen hat und, glaube ich, da auch ein Riesenzimmer voller Comics hat. Während bei mir das Nachkaufen ja einfach mit Familie halt auch mal teurer wird oder wurde. Und dass andererseits auch so meine Leidenschaft dann so ein bisschen mit runtergezogen hat. So dass ich dann zum Schluss, wie ich gesagt habe, nur Game of Thrones gemacht habe, was ja mit Comics nicht mehr so viel zu tun hat. Und diese negativen Effekte von Social Media, dass man nur getrieben ist, auf diese Zahlen zu gucken, was ich eigentlich mittlerweile hasse, obwohl ich zum Beispiel in meinem Beruf da viel mitmache, hat für so einen innerlichen Druck gesorgt, dass ich dem nicht mehr standgehalten habe und sogar zwischendurch immer mal wieder gesagt habe, ich höre jetzt damit auf und habe dann nie wirklich richtig aufgehört, was für eine Sucht. Und habe es dann sein gelassen. Irgendwann ist es jetzt so ausgelaufen. Es existiert immer noch alles. Ich könnte auch jederzeit einfach wieder ein neues Video machen. Ich habe es jetzt nicht schön mit so einem Cut beendet. Wäre vielleicht auch manchmal hilfreich. Aber ja, um es kurz zu sagen, ich habe dann irgendwann für mich gesagt, ich habe der komiker.de gelöscht, weil da hat sich gar nichts getan. Was eigentlich schade ist, weil man ja viel geschrieben hat, aber die Texte müssten noch irgendwo rumfliegen, wenn ich Glück habe, oder ist die Festplatte gelöscht gewesen? Ja, oh, das ist eigentlich nicht so schön, wenn man das hört. Und naja gut, die Videos sind noch da. Und die Videos habe ich ja sozusagen als Einbindung für den Blog gemacht. Und bei dem Blog habe ich auch schon immer gesagt, einmal pro Woche einen Artikel. Und irgendwie, das Pensum kann ich gar nicht aufrechterhalten. Das geht gar nicht. Das ging auch nicht mehr. Und deswegen habe ich dann irgendwann einfach gesagt, ich muss es jetzt lassen. Sonst macht es mich fertig. Es ist auch so, dass bei Social Media sich über die Jahre so ein... Du kennst ja mein Social Media Verhalten. Ich mache eigentlich gar nichts. Ich bin meine Sachen vielleicht aufs Berufswegen angemeldet, aber mir fällt es furchtbar schwer, Sachen zu posten. Ich habe so mit dem Alter merke ich auch, wie ich mich wieder so ein bisschen nerdmäßig eher so wieder in den lieber Konsumenten, das ich eigentlich schon immer war, entwickle. Da ist im Endeffekt das, was wir hier als Podcast machen, einfach gut, weil ich einen zweiten Anspielpartner habe, nämlich dich. Und das heißt, du kannst mich bremsen, dadurch, dass du nicht vielleicht immer kannst. Oder dass ich sozusagen mit jemandem spreche, dass ich Interaktion habe. Das ist das, was mir halt bei der Komiker mal gefehlt hat. Ich habe mal vor dieser kalten Linse gesessen oder vor meinem Blog und habe letztlich nachher gar nicht mehr gewusst, wofür ich es mache. Und dieses Gefühl zu haben, ich weiß nicht mehr, wofür ich es mache. Wie gesagt, das gipfelte auch in diesem einen Video, in dem ich, glaube ich, irgendein Comic gesprochen habe, der wirklich total übertrieben war und dann auch meine Rezension hatte total übertrieben. Da kamen, glaube ich, die meisten schrecklichsten Kommentare. Ist halt auch, ich habe noch mit Milch übergossen und sowas, so einen Scheiß gemacht. Ja. Letztlich ist das Lustige, wenn du jetzt nachguckst, dann haben die Sachen halt schon viele Aufrufe bekommen. Aber ich hatte einmal drüber nachgeguckt, aber selbst das habe ich gedacht, nee, das lässt jetzt einfach liegen. Das lässt einfach sein. Hat jetzt auch, es gibt auch Wichtigeres und habe mir immer gedacht, ach, eigentlich müsste erstmal damit klarkommen. Ne? Im Endeffekt habe ich so einen inneren Kritiker, der mich schon mal kritisch sieht. Und wenn Social Media mir damals kein Feedback gegeben hat, dass es gut ist, bin ich davon ausgegangen, dass es schlecht ist, was man macht. Also es ist per se alles schlecht, was ich mache, nur wenn ich sozusagen das Feedback dafür kriege. Und das sollte so nicht sein. Mittlerweile habe ich dazu ja eine etwas bessere Einstellung, besser geworden. Das muss man auch erstmal lernen. Durch viele Dinge, die passiert sind. Deutliches Beispiel ist halt jetzt Kurzgeschichten schreiben. Ich schreibe sie einfach raus und hau sie einfach in dem Fall auf Wattpad raus, habe ich schon mal drüber gesprochen. Können wir demnächst gerne nochmal mehr drüber sprechen. Ja, das mal dazu. Deswegen habe ich den Komiker beendet. Ich glaube, der Unterschied ist, dass es ja sozusagen nur ich allein war und das war vielleicht auch das Schwierige. Deswegen hatten mir nachher Theaterspielen und sowas sehr viel mehr Freude bereitet. Oder Theaterspielen bereitet immer noch mehr Freude als das nachher. Weil das Feedback war auch direkter. Es war auf einer Bühne und es war gutes Feedback und es war für mich auch das Gefühl, etwas Kreatives zu machen, auch wenn sie nur Text auswendig lernen, ist aber seine Rolle sozusagen da reinlegen. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht so, als wäre ich auch immer so abhängig von dem Feedback, aber es ist schon schön, positives Feedback für so etwas zu kriegen. Aber im Theater war es zum Beispiel so, da wollte ich auch einfach eine Angst durchgehen, nämlich die Angst, wieder auf einer Bühne für Theaterstücke zu stehen, die hatte ich noch nicht. Ja. Und aus Grund diesem Konglomerat habe ich dann der Komiker beendet. Das Interessante bei dir ist ja, es ist im Endeffekt ein Gemeinschaftsprojekt und damit ist ja sozusagen, wenn du jemanden gefunden hast, der Übergang auch geregelt. Gut, damit schließen wir doch auch dieses Thema, was ich ja fast ein bisschen mehr mit reingebracht habe für dich, mit beendete Projekte dann so ein bisschen ab. War interessant zu hören. Gib mal einen Podcast-Tipp durch. Ich habe sonst noch nie True-Crime-Podcast-Formate mir angehört. Ich glaube, das Einzige, was ich auch mal vorgeschlagen hatte oder als Empfehlung durchgegeben habe, war Faking Hitler. Das war nicht, ist ja auch ein Crime. Nur nicht so diese True-Crime-Formate, da hört man ja immer wieder, drehen sie ja vor allem um Mord und Totschlag und wie können Menschen so düster sein und andere Menschen umbringen. Ich schaue aber jetzt von den Machern von Porn, den Podcast ohne richtigen Namen, darunter gibt es eine Raketenbude namens Etienne Gardet und zwei andere Giga-Mitarbeiter, die haben diesen wöchentlichen Podcast, der ist Porn, der sich so Lover-Podcast-mäßig um alles dreht, haben die einen neuen Podcast gemacht, der hieß oder heißt Porn. Verbrechen ohne richtigen Namen. In Kreativ. Am Anfang habe ich mir die, also sind jetzt 4 Folgen raus. Ich habe mir die erste Folge angehört und war ein bisschen, ja, vielleicht am Anfang so ein bisschen gelangweilt. Aber im Nachhinein, jetzt je länger ich zugehört habe, desto mehr hat mich die Faszination so ein bisschen übersprungen. Also ist auf mich gesprungen, weil die machen einen True Crime Comedy Podcast. Das ist eine komische Mischung. Sagen wir so, die Comedy-Einlagen daraus bestehen ja, dass zwischendurch ein paar Sprüche gemacht werden, die manchmal mitunter auch sehr lustig sind. Und so werden ja im Endeffekt 2 Sachen miteinander verbunden, die so ja von Haus aus gar nicht so gut zusammenpassen. Nämlich Comedy, lustig sein, und Mord oder was immer auch für ein Crime oder Verbrechen die noch so mit sich bringen. Fand ich aber gut gemacht, die Mischung. Auch fand jetzt nicht so despektierlich, da kommt der nächste Güterzug zur Info. Sondern gut gemacht. Vor allem gefällt mir auch diese Alice Westerholt. Das ist die, die eher so die Fakten vorträgt oder auch ein bisschen was hintergründig recherchiert hat. Und die 3 anderen Herrschaften vom Porn-Podcast. Ah, da kommt auch noch eine Personenbahn. die geben wiederum so ein paar lustige Eindrücke. Einer hat sich zum Beispiel der Kassenwart der Morde genannt, weil er dann immer die ganzen Mordopfer aufzählt und sowas. Ist eine Empfehlung wert und vermittelt im Endeffekt etwas für mich, wo ich ja immer ganz schlecht bin. Ich nehme mir immer vor, mir auch mehr Sachen anzuhören und mich weiterzubilden, aber du musst mir es halt auch gut verkaufen. Wenn die Sachen schlecht eingepackt sind in langweilige staubtrockene Formate, dann schaue ich es mir nicht an. Ich bin halt doch ein Unterhaltungsmonster oder baue eine Geschichte drumherum. Genau. Mein Podcast-Empfehlung, also mal wieder eine Podcast-Empfehlung, ist Foren, Verbrechen ohne richtigen Namen. Und damit gebe ich das letzte Wort an dich, Steffen, bevor wir diese redundante Episode abschließen. Freue ich mich, wenn du jetzt nochmal einen raushaust. So. Erst muss ich dir eine lustige Geschichte erzählen, die mir gerade passiert ist. Ich wollte die Antwort einsprechen und spreche und schick's ab und merke dann, ups, falsche Gruppe. Ich habe es tatsächlich in die Comic-Cookies-Gruppe geschickt, wo ich auch noch mit drin bin. Also trotzdem noch, also da wird jetzt nichts groß weiter thematisch besprochen oder so, aber irgendwie gibt es da noch so eine kleine WhatsApp-Gruppe, da bin ich halt mit drin. Das war natürlich so nicht gedacht. Aber jetzt dann also hier nochmal. Also vielen Dank an dich erstmal für deine Erklärung, was dazu nötig wäre oder was deine Überlegungen sind, weiterzumachen. Und ja, kann ich alles nachvollziehen. Und gerade das mit den Comics, wir hatten es ja schon, ist bei mir ja auch ein großes Thema gewesen, dass ich Comics nur noch so, dass ich so das Gefühl hatte, ich muss Comics lesen. Ja, um halt irgendwas besprechen zu können. Das hat mir so ein bisschen die Lust an den Comics genommen. Ja. Das hält auch tatsächlich immer noch so ein bisschen an. Und ich hoffe, dass sich das irgendwie wieder reguliert. Vielleicht muss ich einfach mal so einen Klassiker lesen, so einen klassischen Comic, also Watchmen oder sowas. Einfach irgendwas. Oder von den Sachen auch, die ich früher gelesen habe, die mir den Einstieg in die Comicwelt beschert haben. Gut. Anderes Thema. Podcast-Empfehlung. ich schon eine gemacht oder nicht? Ich weiß es gerade nämlich nicht. Sonst mache ich jetzt einfach nochmal eine. Ich hatte ja schon mal so ein bisschen erzählt, ich habe so ein bisschen Morgenroutine, was das Podcast-Hören angeht. Da habe ich eine ganze Zeit lang eben den Anerzählt-Podcast gehört von Dirk Prims und das Morgenradio von Anders und Wunderlich. Den Anerzählt gibt es jetzt schon eine ganze Weile so nicht mehr, also den gibt es noch. Aber der bringt halt alte Episoden neu raus, also das heißt, der S-Feed liefert noch aus, aber eben jeden Tag eine Episode, die schon erschienen ist. Und ja, da gibt es also für mich nichts Neues, da ich den von Anfang an gehört hatte. Und vielleicht hole ich mir den irgendwann mal wieder aufs Smartphone, einfach um alte Folgen nochmal zu hören. Aber im Moment habe ich da jetzt nicht wirklich so den Drang danach. Und bei Anders und Wunderlich ist es halt so, beim Morgenradio, dass die nicht jeden Tag kommen, sondern eigentlich fast nur noch ein- bis zweimal in der Woche. Eignet sich also auch nicht wirklich für Routine. Daher habe ich mir jetzt was anderes gesucht, was auch wieder so ein bisschen Richtung Information geht, was ja Anerzählt ganz gut gebracht hat. Ja, und zwar höre ich mir jeden Morgen Was jetzt an, den Podcast von Zeit Online. So ein kleiner Nachrichtenpodcast ist es und der geht meistens um die 10 Minuten. Also es ist ein Nachrichtenteil und dann nochmal so ein, zwei Themen, wo er näher drauf eingeht. Und das Schöne an dem, der hat auch nochmal eine Spätausgabe, also wie eine Zeitung halt. Und kommt dann also nachmittags nochmal mit Updates zu den Themen am Morgen oder halt mit weiteren Themen. Dann haben sie manchmal noch so ein kleines oder öfters mal noch so ein kleines so eine kleinere Rubrik drin, was sonst heißt die, genau. Da gehen sie dann halt so auf Themen ein, die jetzt nicht so die Nachrichten bestimmt haben des Tages. Und ja, also ich finde das ein sehr, sehr gutes, kurzweiliges Format, um einfach so ein bisschen Informationen zu bekommen. Es ist auch ein wechselndes Team, also das heißt, das ist jeden Tag macht das jemand anders. Und ja, das ist wirklich eine schöne Sache, um sich morgens seine Dosis Nachrichten abzuholen. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören und dass ihr euch das immer geduldig hier anhört, unser Ping-Pong. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richetshagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.